er da, die Schultern stark, der Blick so klar. Ein Ebenbild von einem Helden, als stammte er aus anderen Welten. Zeit, wo Männer noch Männer waren, das war Deutschland in seinen goldenen Jahren. Unter grauem Himmel, wo die Stille schreit, in den Gräben der Einsamkeit. Stehen wir zusammen, Schulter an Schulter, Brüder im Herzen. Die Welt wird kälter, wer bleibt treu bis in das Grab? Das ist dein Freund und Kamerad. Dein Kamerad. Wer steht für Glaube, Wille, Tat? Das ist der gute Kamerad. Der gute Kamerad. Wer kämpft mit dir gegen den Staat? Sturm und Leid, kämpfen in dunkelster Zeit. Hand in Hand durch jedes Feuer gehen, Kameradschaft wird nicht untergehen. Der Mond bebt, die Welt, sie brennt, die Altstadt, wie man uns kennt. Ein Blick genügt, ein stummes Wort, Kameradschaft lebt in uns fort. Ein Funke Mut in der tiefsten Nacht, gemeinsam stark, liegen auf der Wacht. Wer bleibt treu bis in das Grab? Das ist dein Freund und Kamerad. Dein Kamerad. Wer steht für Glaube, Wille, Tat? Das ist der gute Kamerad. Der gute Kamerad. Wer kämpft mit dir gegen den Sturm? Gegen den Sturm. Letzter Gruß, auf ewig verbunden durch Blut und Tränen. Kamerad!